Guten Morgen. I don't know about you, but Daniel likes this devotional. Ich weiß nicht, wer es bei dir ist, aber Daniel gefällt diese Andacht. When Daniel compliments me, it's one of the greatest compliments I can ever get. Wenn Daniel mir ein Kompliment macht, dann ist es für mich eines der größten Komplimente, die ich je bekomme. He doesn't think a message is good unless it's really good. Weil er sagt nicht nur, dass es passt, sondern dieses ist richtig gut. And he told me it's good. Er sagt mir, es ist gut. Thank you, Daniel. Danke, Daniel. That makes me feel really good. Das tut mir wirklich gut. So, look, you can go through the whole Bible. Du kannst durch die ganze Bibel gehen. And you can find always this balance of truth and grace. Und du kannst immer diese Balance von Wahrheit und Gnade finden. Look at Zacchaeus. Schau dir Zacchaeus an. I mean, was he a bad guy or a good guy? War er ein schlechter oder ein guter Mensch? He was one of the worst people around. Er war einer der schlimmsten Menschen. You know, I don't think we understand what a tax collector was until we really understand the culture of his story. Ich glaube, dass wir nicht wirklich verstehen, was ein Steuereintreiber ist, bevor wir nicht die Kultur verstehen. The Romans occupied Israel. Die Römer besetzten Israel. And what did the Romans do? Was machten die Römer? They charged taxes that were very, very hard and very, very painful. Sie verlangten Steuern, die sehr hart und sehr schmerzlich waren. But it was not the Romans that actually collected the taxes from the people. Aber nicht die Römer hatten diese Steuern von den Menschen eingetrieben. They just decided the tax. Sie hatten nur die Steuern beschlossen. They used Jewish people who were very, very clever people. Sie benutzten Juden, die sehr kluge Leute waren, um diese Steuern einzutreiben. These Jewish people stood under the special protection of the Roman soldiers. Und diese Juden standen unter dem besonderen Schutz der römischen Soldaten. And many times they charged more. Sehr oft kassierten sie mehr, als sie hätten kassieren sollen. And there's nothing that you could do because the Roman soldier was there to enforce it or kill you if you don't do what you need to do. Man konnte nichts tun und der römische Soldat hätte einen umbringen können, wenn man nicht das machte, was gemacht werden sollte. So a tax collector was a traitor. Ein Steuereintreiber war ein Verräter. That went on the side of the guy who is oppressing his own people. Der sich auf die Seite dessen stellte, der seine eigenen Leute unterdrückte. And he did that just for the love of money. Und er machte das aus reiner Geldliebe. So he was hated. I mean, just hated. Er wurde gehasst, einfach gehasst. So what happened? Was geschah? There's a short guy's name is Zacchaeus. Da war ein ziemlich kleiner Mann namens Zacchaeus. Tax collector. Steuereintreiber. Very, very, very mean and evil guy. Ein sehr, sehr böser und gemeiner Mann. The Bible says. Die Bibel sagt. He actually overcharged the people. Dass er die Menschen zu hoch besteuerte. So what happened? Was passierte? He hears about this guy called Jesus. Er hörte von diesem Mann namens Jesus. And this Jesus is going for a walk, but Matthias is so short he can't see him. Und dieser Jesus ging gerade spazieren, aber Zacchaeus war zu klein und konnte ihn nicht sehen. Debbie would say he was probably my height. Debbie würde sagen, er war ungefähr so groß wie ich. Climbed up on a tree to see Jesus. Er kletterte auf einen Baum, um Jesus zu sehen. You know, Jesus confronted the truth in this guy's life. Weißt du, Jesus konfrontierte die Wahrheit im Leben dieses Mannes. He didn't say, you're such a good guy, don't worry, I see the good in you. Jesus sagte nicht, du bist so ein guter Mann, mach dir keine Sorgen, ich sehe das Gute in dir. Jesus called Zacchaeus down from his tree. Jesus rief Zacchaeus herunter von seinem Baum. And he showed him the grace. Und zeigte ihm die Gnade. I'm going to eat at your house. Zacchaeus, heute werde ich bei dir essen. So much grace. So viel Gnade. Oh my goodness, I'm the worst of the worst. Nobody comes to my house. Oh mein Gott, ich bin der Schlechteste. Niemand kommt zu mir nach Hause. You're actually going to eat at my house? Jesus, du kommst tatsächlich, um bei mir zu essen? Full of grace. Voller Gnade. Yes, Jesus was full of grace. Ja, Jesus war voller Gnade. Listen, he didn't hide the fact that he was eating at the house of a sinner. Aber er hat die Tatsache nicht versteckt, dass er im Hause eines Sünders ist. And we know the story. Und wir kennen die Geschichte. He was got saved. Zacchaeus wurde errettet. He was willing to pay back 4 times as much as he has taken. Er war bereit, 4-mal so viel zurückzugeben, als er genommen hatte. And he was willing to give money to the poor. Und er war bereit, Geld den Armen zu geben. If grace comes into your life, but you don't face the truth, it's just going to make you a person that abuses the goodness of God. Siehst du, wenn Gnade in dein Leben kommt, du schaust der Wahrheit nicht ins Auge, wirst du nur zu einer Person, die die Güte Gottes missbraucht. You are only going to abuse the grace of God. Du wirst die Gnade Gottes nur missbrauchen. And unfortunately we see so much of this today. Und leider sehen wir das heute sehr oft. I will never stop preaching the goodness of God. Ich werde nie aufhören, die Güte Gottes zu predigen. But I tell you what. Aber ich sage dir, goodness of God needs a response. Die Güte Gottes braucht eine Antwort. And once we see the truth, und wenn wir die Wahrheit sehen, that without the grace there's nothing good left in us, dass ohne Gnade nichts Gutes mehr in uns übrig bleibt, do you know what's going to happen? Weißt du, was geschieht? This is really beautiful what I'm going to say now. Das ist wirklich schön, was ich jetzt sagen werde. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Here's what's going to happen. Folgendes wird geschehen. Truth will not condemn you. Die Wahrheit wird dich nicht verdammen. And the grace will not make you proud. Und die Gnade wird dich nicht stolz machen. Why? Warum? You can be confronted with the truth, how messed up you are. Weil du mit der Wahrheit konfrontiert werden kannst, wie du durcheinander bist. It's not going to condemn you because grace is here to give you the victory. Aber sie verdammt dich nicht, da die Gnade da ist und dir den Sieg schenkt. The victory through grace, you can't be proud of it because you know, my goodness, I was so screwed up and grace gave me the victory. Und dann hast du den Sieg durch die Gnade und kannst nicht stolz darauf sein, weil du weißt, oh du meine Güte, ich war so ruiniert und die Gnade hat mir den Sieg geschenkt. Isn't it wonderful that Jesus came full of grace and truth? Ist es nicht wunderbar, dass Jesus gekommen ist, voller Gnade und Wahrheit? Isn't it wonderful that Jesus said, don't worry about your sins, guys. It's all resolved on the cross. Just be fine. Ist es nicht wunderbar, dass Jesus sagte, mach dir über deine Sünden keine Sorgen. Alles ist am Kreuz bezahlt. No. Es wird alles What gut. Did Jesus do? Nein. Was hat Jesus gemacht? He called the sinners to repent. Er rief die Sünder auf, Buße zu tun. And he extended the grace. Er erweiterte seine Gnade. Oh, may the church learn to walk full in truth and oh, grace. Oh, möge die Gemeinde lernen, in voller Wahrheit und Gnade zu leben. Truth without grace destroys and kills. Wahrheit ohne Gnade zerstört und bringt um. Grace without truth. Gnade ohne Wahrheit. Will just make us arrogant people who will abuse the goodness of God. Würde uns nur zu arroganten Menschen machen, die die Güte Gottes missbrauchen. Sehe dich morgen.